Bezeichnenderweise wird der deutsche Thronstreit im Auslande entschieden. Mit einem niederrheinischen, englischen und portugiesischen Ritterheer zieht Kaiser Otto gegen den französischen König, wird aber in der Schlacht bei Bouvines Ende Juli 1214 von dem tapferen Bürgerheere der Franzosen völlig besiegt und kann sich, flüchtig nach Deutschland zurückgekehrt, nun auch am Niederrhein nicht mehr halten. Köln und Aachen fallen in die Hand seines Gegners. Nach Braunschweig zurückgewichen, stirbt Otto nach einigen Jahren fast völliger Vergessenheit im Jahre 1218 auf der Harzburg. Die Tatsache seiner Niederlage gegen den Kandidaten der Kurie beleuchtet sinnfällig den Sturz der deutschen Krone gegenüber den Ansprüchen des Papsttums. Der neue König, Friedrich II. Von 1212 bis 1250, Mündel und Werkzeug des erfolgreichen Innozenz, hat in den folgenden Jahren seines Lebens geradezu geniale Anstrengungen gemacht, sich von der Abhängigkeit vom Papste zu befreien. Mitten in diesem Titanenkampf ist er unbesiegt gestorben, aber nach seinem Tode bricht dann erst recht die Katastrophe herein. Was die deutsche Erde an Leid und Unglück in den letzten anderthalb Jahrzehnten ertragen, konnte niemand mehr mit Genugtuung erfüllen als den Papst Innozenz III. Von 1198 bis 1216, dem Beherrscher der Welt. Unter ihm wird England ein Vasallenstaat der Kurie. Friedrich hat ihm für Sizilien den Mannschaftseid geleistet und die Freibeuter vom 4. Kreuzzug 1202 bis 1204, die Konstantinopel erobert haben, leisten ihm für ihre neue Schöpfung, das lateinische Kaisertum, den Lehenseid. In Aachen hat sich der junge Friedrich verpflichtet, das Kreuz zu nehmen. Das Lateranenkonzil von 1215 fühlt sich stark genug, den Welfen für endgültig abgesetzt zu erklären, dem Hohenstaufen aber die Kaiserkrönung erst dann in Aussicht zu stellen, wenn er die Trennung zwischen Sizilien und der deutschen Krone vollzogen haben werde. Unter Innozenz ist die Kirche die Herrin des Abendlandes. Als sich gegen ihre nun mächtig einsetzende Verweltlichung in den Waldensern die ersten Gegenkräfte bemerkbar machen, leitet der Papst durch die Ketzerverfolgung die brutalste Abwehr ein. Innozenz hat auch das Glück, dass gerade zu seiner Zeit der heilige Franz von Assisi und der heilige Dominikus leben, die in voller Ergebenheit gegen Papst und Kirche die Gründung ihrer später so erfolgreichen Orden vorbereiten. Selbst das gewaltigste Maß menschlicher Begabung ist gebunden an die Möglichkeiten der Zeit. Der junge Friedrich übernimmt ein zerrissenes Deutschland mit einer tief gesunkenen Königsmacht, aber einem sehr erstarkten Reichsfürstentum. Dabei ist der neue König infolge der Art, wie er zur Krone emporgestiegen, durch vielfältige Zugeständnisse gefesselt. Er hat von Anbeginn mit dem Misstrauen der mächtigen Kurie gegen sich, als einem Angehörigen des Hauses Hohenstaufen, zu rechnen, was ihm für einige Zeit ein energisches Auftreten verbietet. Wie nun Friedrich dieser ungünstigen Bedingungen zum Teil Herr geworden ist, wie er wenigstens in einem Abschnitt seines weit ausgedehnten Herrschaftsbereiches ein Regime begründet, das sich in keiner Weise mehr mit den armseligen Machttrümmern, die er übernommen, vergleichen lässt, wie er sich gegen die weltbeherrschende Kurie als ein einzelner gewaltiger Kämpfer erhoben und in diesem Kampf nur durch den Tod des Sieges beraubt wurde, hebt sein Reich und sein Wirken aus dem allgemeinen Zusammenhang geradezu heraus und lässt ihn als eine jener genialen Einzelerscheinungen hervortreten, an denen die deutsche Geschichte von den Tagen des Theoderich an reicher ist als die irgendeines anderen Volkes. Kommt dazu die bestrickende Eigenart dieses ausgeprägtesten Menschen unseres Mittelalters, seine Rolle als Herr Siziliens, des Zwischenlandes zwischen den Kulturen des Islam, des Abendlandes und des Griechentums mit seiner treibhausartigen Mischkultur, so rückt er übrigens von Kind an einsame Hohenstaufe ins Licht des Außergewöhnlichen, zugleich neben vielem Fremden auch tiefste deutsche Tragik in sich verkörpernd. Wir sehen einen Herrscher, der ehrlich den Frieden will, weil er sich fast rings von Feinden oder sehr zweifelhaften Freunden umgeben sieht, der aber zum Schluss, weil er Hohenstaufe und Kaiser ist, auf Leben und Tod zu kämpfen gezwungen wird. Krieger wider Willen ist er vor allem der Meisterdiplomat und Politiker, geschult durch die harte Hand der Jugend der Vaterlosigkeit, von diebischen Vormündern umgeben, unköniglich behandelt und oft im Mangel, oft der Gefahr des Verlustes seines Reiches preisgegeben, an Verstellung gewöhnt, an Ausflüchten reich, gelegentlich aber vulkanisch offen mit brennender Leidenschaftlichkeit von Hass und Zorn. Er ist ein Meister der Verwaltung, der durch den Frieden der reichste und mächtigste Herrscher werden muss, der in weißer Gesetzgebung sich aus Sizilien einen wohlorganisierten Beamtenstaat schafft, den schon sein Großvater Roger begründet hatte. Seine Augen sind offen für die geistigen Kämpfe seiner Zeit. Er ist ein Mann, der Bücher schreibt und Gedichte macht, der in reiner Kunstbegeisterung sich eine Antikensammlung anlegt. Sein Geist, rationalistisch gerichtet, wirkt gegenüber den einfacheren deutschen Verhältnissen kompliziert. Fremdartig wirkt dieser Kaiser aus unteritalienisch-orientalischer Mischwelt, fremdartig durch sein einem Kalifen gleichen Auftreten, mit seinem ihn auch in den Krieg begleitenden Harem, mit seinem Tiergarten von Löwen und Leoparden, den er sich gehalten. Er ist kein Deutscher mehr. Bald nachdem er den tollkühnen Welfen besiegt, mag Friedrich erkannt haben, dass er keine Aussicht besitzt, in Deutschland in naher Zukunft eine Macht zu bilden, die ihm die Vereinigung des Sizilianischen Reiches mit dem Imperium ermöglicht. Nur Sizilien kann ihm das erforderliche Geld und diese Macht geben. Darum übergibt er seinem Sohn Heinrich die Regentschaft in Deutschland, er selber aber baut sein sizilisches Reich zum Werkzeug seiner Machtpolitik aus. In vorsichtigster Weise führt er den Sohn, der nach dem Abkommen mit dem Papst in Sizilien regieren soll, in Deutschland ein. Erst 1220 lässt er ihn zum deutschen König wählen. Der Papst Honorius, der dem Kaiser gewogen ist, duldet es. Friedrich hat mit der Wiedervereinigung der beiden Reiche die erste Etappe seiner Wünsche erreicht. Aber er hat den geistlichen Fürsten Deutschlands einen schweren Preis für ihre Zustimmung zu der in Deutschland nun erforderlichen vormundschaftlichen Regierung bezahlen müssen. Im bischöflichen Besitz gibt es fortan keine königliche Gerichtsbarkeit mehr. Ohne die Zustimmung des betreffenden Fürsten soll keine Zoll- und Münzstätten errichtet werden. Der König darf die Regalien nur bei angesagten Hoftagen und persönlicher Gegenwart nutzen. Kirchliche Hörige sollen nicht die freimachende Stadtluft genießen, sondern weiter Hörige bleiben. Diese Zusicherung legt sich lähmend auf die Entwicklung der Städte. Zur Emanzipation der Weltlichen gesellt sich nun auch die der geistlichen Fürsten.